رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد, نمشي إن شاء الله weiter mit dem Hadith. Ibn Rajab رحمه الله sagt: Es fehlt noch das Sprechen über die Erwähnung der Stunde im Hadith. So ist die Aussage von Jibril alaihi salam: Erzähle mir von der Stunde. Und die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Derjenige, der darüber gefragt wird, hat keinen oder ist nicht wissender darüber als der Fragende, bedeutet, dass das Wissen aller Geschöpfe über die Zeit der Stunde ist gleich. Ja, nicht? Sie haben kein Wissen. Und darin ist ein Hinweis darauf, dass Allah Azzawajal diese Angelegenheit für sich genommen hat, das Wissen über diese Angelegenheit nur für sich behalten hat. Und deshalb ist im Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Khamsun لا يعلمهن إلا الله. Fünf Sachen kennt niemand außer Allah subhanahu wa ta'ala. Dann rezitierte er sallallahu alaihi wasallam: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Bei Allah, das ist ein Vers vom Koran, von Surat Luqman, Vers 34. Bei Allah ist das Wissen über die Stunde. Und er sendet das Regen herab und weiß über das, was in den Gebärmüttern ist. Und keine Seele weiß, was sie morgen verdienen wird oder gewinnen wird oder mit ihr passieren wird. Und keine Seele weiß, auf welchem Boden sie sterben wird. Das sind fünf Sachen. Okay? Und Allah Azza wa Jalla sagte: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. Allah Azza wa Jalla sagt: Sie fragen dich über die Stunde, yani wann sie ist. Sie fragen dich über die Stunde, wann sie kommt. Sprich, das Wissen darüber ist bei meinem Herrn. Ja. Keiner weiß über ihre Zeit außer er. Sie ist schwer in den Himmel und Erden. Sie kommt über euch nur überraschend, nur plötzlich. Subhanallah. Und in Sahih al-Bukhari von Ibn Umar radiallahu anhuma von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. Die Schlüssel von Ghaib, von verborgenen Wissen, sind fünf. Die kennt keiner außer Allah. Dann hat er den Vers gelesen: إن الله عنده علم الساعة, den Vers, den wir vorhin gelesen haben. Und dies überlieferte auch Imam Ahmad, und sein Wortlaut, das Wortlaut bei ihm, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Die Stunde wird nicht kommen oder wird nicht entstehen, bis die glücklichsten Menschen mit der Dunya laka' ibn laka' werden. Und, also die Araber. Ja. Und in Sahih ibn Hibban von Anas, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Die Dunya geht nicht vorüber, bis sie bei Laka' ibn Laka' wird. Also in seiner Hand, sein Besitz. Und der Tabarani überlieferte von Hadith von Abi Dharr, radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, und das gleiche wieder: Die Sa'a, die Stunde wird nicht entstehen, bis die Dunya in der Gewalt von Laka' ibn Laka' wird. Okay, oder Luka ibn Luka. Und Imam Ahmad und Tabarani überlieferten von Hadith von Anas und Nabi sallallahu alaihi wasallam, sagte, vor der Stunde sind täuschende Jahre. Der Vertrauenswürdige wird beschuldigt, dass er unvertrauenswürdig ist. Und der Nicht-Vertrauenswürdige wird man vertrauen. Und der Ruwaybida wird sprechen. Sie sagten, wer ist der Ruwaybida? Er sagte, der törichte Mann, oder der törichte, der über die Allgemeinheit, die Angelegenheiten der Allgemeinheit spricht, ja, ne? Darüber entscheidet. Okay? Und in einer anderen Überlieferung, der Fasiq, der über die Angelegenheiten der Allgemeinheit spricht. Okay? Und in der Überlieferung von Imam Ahmad, vor der Stunde oder vor dem Dajjal sind täuschende Jahre. Den Lügner wird man glauben oder wird geglaubt werden. Und der Wahrhaftige wird der Lüge bezichtigt. Und der Vertrauenswürdige wird als Verräter dargestellt. Und den Verräter wird man vertrauen. Und der Ruwaybida wird sprechen. Sie sagten, wer ist der Ruwaybida? Er sagte, der minderwertige Mann spricht über die Angelegenheiten der Allgemeinheit. Okay? Oder über die Angelegenheit der Allgemeinheit. Okay? Der Inhalt von all diesen Ahadith ist, dass die Angelegenheiten, yani die Herrschaft, diejenigen, die das sagen unter die Leuten, werden Leuten gegeben, die nicht dafür geeignet sind. Okay? So wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, für denjenigen, der ihn über die Stunde gefragt hat, er sagte, wenn die Sache, yani die Herrschaft, ja, zu jemandem gegeben wird, der nicht von diesen Leuten ist, yani der nicht dafür geeignet ist, ja, der nicht dafür geeignet ist, dann erwarte die Stunde. Das ist das, was wir heute haben. Die Leute wollen. Okay? So, wenn die barfüßigen, nackten Hirten, und das sind die Leute der Härte und Unwissenheit, die Köpfe der Menschen werden, und die Leute des Besitzes und Schätze und Geld haben, so dass sie hohe Gebäude bauen kann, dann wird damit der Din und die Dunya verdorben. Okay? Denn wenn an der Spitze der Menschen jemand ist, der arm war, und auf einmal wird er zum König über die Menschen, egal ob sein Königreich oder seine Herrschaft allgemein ist oder bestimmt in manchen Sachen, dann wird er den Menschen ihre Rechte nicht geben. Oder fast würde er, oder die meisten würden dann den Menschen ihre Rechte nicht geben, sondern er wird sich das nehmen. Ja? Dieses Geld, weil er das nicht gehabt hat. Jetzt will er es haben. Okay? Einige der Salaf sagten, gebe deine Hand nicht in den Mund von zwei. Gebe deine Hand nicht in den Mund von einem Armen, damit er sie nicht abbeißt. Okay? Das heißt, gebe sie nicht in der Hand eines Reichen, der arm wurde, damit er sie nicht beißt. Okay? Oder entschuldige, dass du deine Hand zu einem Tier gibst, dass er sie abbeißt, gibst, ist besser, als dass du sie zu dem Mund von einem Reichen, der arm war, gibst. Vor allem, wenn er da auch noch ein Unwissender ist, ein Jahil ist. Ja, und wenn er ein Jahil ist, ein harter Jahil ist, dann wird dadurch noch die Religion verdorben, weil Seine Sorge wird nicht, dass die Religion sich um den Dien der Menschen zu kümmern und auch nicht sie zu lehren, sondern alles, was ihm kümmert, wird dann was sein, dass er Geld nimmt und es lagert, schätzt, ja, als Schätze haben. Und jetzt wird ihm nicht kümmern, ob die Religion der Menschen verdorben ist oder nicht, oder was von ihren Rechten und Not und Nöten verloren geht. Subhanallah. In einem anderen Hadith ist, die Stunde wird nicht entstehen, bis jeder Stamm von seinen Heuchlern regiert wird. Die Stunde wird nicht entstehen, bis jeder Stamm von seinen Heuchlern regiert oder beherrscht wird. Okay? So, Ibn Rajab sagt, wenn die Könige der Menschen und ihre Anführer auf so einen Zustand haben, dann werden sich alle Zustände umdrehen. So wird der Lügner den Lügner geglaubt und der Wahrhaftige wird man nicht glauben und der Vertrauenswürdige wird man nicht vertrauen und den Nicht-Vertrauenswürdigen wird man vertrauen. Okay? Und der Unwissende wird sprechen und der Wissende wird schweigen. Okay, oder er wird überhaupt nicht existieren. Okay, so wie es bestätigt ist von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, von den Zeichen der Stunde ist, dass das Wissen aufgehoben wird und die Unwissenheit verbreitet wird. Und er erzählte auch, dass das Wissen aufgehoben wird, nicht, dass das Wissen aufgehoben wird durch das Sterben der Gelehrten, so dass kein Weißwissender oder kein Gelehrter mehr übrig bleibt. Wenn kein Gelehrter mehr übrig bleibt, nehmen sich die Menschen, Anführer, die unwissend sind, so werden sie gefragt werden und sie werden Fatwa geben ohne Wissen. So werden sie fehlgeleitet sein und sie werden fehlleiten. Subhanallah. Und der Schaubi sagte, As-Sa'a wird nicht entstehen, also die Stunde wird nicht entstehen, bis das Wissen Unwissenheit wird. Und die Unwissenheit Wissen. All das, ja nicht alles wird sich, die Tatsachen und die Zustände werden sich ändern am Ende der Zeit. Und in Sahih al-Hakim von Abdullah ibn Amr, marfu'an, dass von die Zeichen der Stunde, dass die Besten minderwertig gelten und die Boshaftigen oder die Übelsten hochgehoben werden oder hochgehalten werden, der Menschen ja. Und seine Aussage, dass sie hohe Gebäude bauen werden, das ist ein Zeichen, sagt Ibn Rajab, das ist ein Zeichen der Angeberei, der falsche Stolz. Ja. Okay? Vor allem in das yani, Hochhalten oder die Höhe der Gebäude. Und er sagt, und dass man die Gebäude hoch oder yani, hoch baut, war nicht bekannt in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und seiner Gefährten, sondern wenn sie gebaut haben, haben sie kurz gebaut nach der Bedürftigkeit. Yani, so wie er gebraucht hat, hat er gebaut und nicht. Yani, das sagte Ibn Rajab, er sagt, das war nicht in ihrer Zeit bekannt. Was sagt er dann in unserer Zeit, wenn er sieht? Subhanallah. Und Abu Zinad überlieferte von Araj, von Abu Huraira radiallahu anhu, dass er sagte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Stunde wird nicht entstehen, bis die Menschen yani immer hohe Gebäude bauen. Okay? Überliefert von Al-Bukhari und Abu Dawud überlieferte von Hadith von Anas, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam rausging. Okay, und dann hat er yani, irgend so eine Kuppel gesehen, dass sie yani, schön gebaut wurde. Er sagte, was ist das? Sie sagten, das gehört denen und denen, ein Mann von den Ansar. Dann kam der Besitzer davon. Dann hat er den Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begrüßt, dann hat er sich von ihm abgewendet. Der Prophet hat ihn nicht zurückgegrüßt. Dann hat er ihn mehrmals gegrüßt. Dann hat er nicht zurückgegrüßt, dann hat der Mann das zerstört. Subhanallah. Und Al-Tabarani überlieferte von einer anderen Ansicht von, oder von einer anderen Überlieferungskette von Anas radiallahu anhu auch. Und bei ihm ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, jedes Baum, und er zeigte so auf seinen Kopf oder zu seinem Kopf oder auf seinen Kopf, jedes Baum, mehr als das ist ein Übel. Er sagt, jedes Baum, mehr als das ist ein Übel. Ja, ne, warum? Was brauchst du für den Bau? Das ist dein Kopf bedeckt. Mehr als das ist ein Übel. Okay? Und Huraith ibn Sa'ib überlieferte von Al-Hassan, er sagte, ich ging in die Häuser von den Frauen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Zeit von Uthman radiallahu anhu und ich könnte die Decke mit meiner Hand halten. Und es wurde überliefert von Umar, dass er geschrieben hat, baut nicht hoch, denn es ist der schlimmste eure Tage, wenn ihr das macht. Okay? Und das sieht man heute, subhanallah. Yani, wenn man sieht heute, warum baut man Hochhäuser und Wolkenkratzer und so weiter? Nicht aus Notbedürftigkeit oder so, sondern weil man angeben will, wenn man die Macht zeigen will. Ja, schau in Amerika, diese zwei Gebäude, World Trade Center, warum hat man das gebaut? Ja? Man hat das gebaut, um die wirtschaftliche Macht Amerikas und die politische Macht, ja, und die Überlegenheit mit Hochmut zu präsentieren. Aber Allah Azza wa Jalla hat ihnen das dann weggenommen, subhanallah. Möge Allah Azza wa Jalla sie vernichten. Okay. Und Yazid ibn Abi Ziyad sagte, Hudhayfa sagte zu Salman, baue dir keinen Haus, o Abu Abdullah. Nein, willst du dir kein Haus bauen, o Abu Abdullah, in eine Wohnstätte? Er sagte, warum willst du mich zu einem König machen? Er sagte, nein, aber jedoch bauen wir dir ein Haus aus Qasab. Wisst ihr, was Qasab ist? So wie Pampus. Aus Pampus. Ja? Und? Hä? Ist es nicht das Getränk, was... Ja, das ist dieser Zuckerrohr. Ja, wie Bambus ähnlich, ja, ne, im Endeffekt. Ja? Und seine Decke machen wir aus Blättern oder sowas, ja, ne, was ähnlich. Wenn du aufstehst, kommst du fast mit deinem Kopf dran. Und wenn du schläfst, kannst du fast beide Seiten oder beide Breiten greifen. Dann sagte er zu ihm, als wärst du in meiner Nacht drinnen gewesen. Yani genau das wollte ich. Und von Ammar ibn Abi Ammar sagte er, wenn der Mann oder der eine seinen Bau über sieben Arme oder sieben, ja, das ist ein Arm, oder? Ja. Über sie, Sabata Adro, baut, hochhebt, dann wird gerufen, ja, Afsaq al-Fasiqin. Und du frevelster aller Freveler. Allah muss da ein. Wohin? Was willst du? Ja, ne? Willst du wie Pharao werden? Ja? All das überlieferte Ibn Abi Dunya. Und Jakob ibn Abi Shayba sagte in seinem Musnad, es ist, oder mich erreichte von Ibn Abi Aisha, Haddathana Ibn Abi Shamila oder Shumaila, er sagte, die Muslime, ja, kamen zu umgeben vom Masjid, ja, er meint in Basra, ja, so war Diebstahl sehr verbreitet. Ja, sie haben, Muslime kamen und sie haben sich Zelte oder sowas gebaut. Ja, so war Diebstahl dort verbreitet. Ja, die Diebe sind immer gekommen und haben was sie beraubt. So haben sie zu Umar geschrieben, so hat er ihnen erlaubt zu bauen. Ja, so haben sie mit Zuckerrohr gebaut. So war Feuer verbreitet. Feuer, weil das ist ja wie, das lässt sich, das brennt schnell. Ja. So schrieben sie zu Umar. So erlaubt er ihnen Madar. Madar ist wie Schlamm, nicht Schlamm, wie nennt man das? Trin. Erdeton. Lehm. Lehm, genau. Okay. Und er verbot ihn, oder er verbot, dass der Mann, oder dass der eine, seine Breite, oder seine Dichte, ja, mehr als, oder seine Breite, seine Höhe, entschuldige, mehr als 7 Arme hochhebt. Nein. Und er sagte, wenn ihr davon eure Häuser baut, dann baut davon eurem Masjid. Ibn Aisha sagte, und Utb ibn Ghazwan hatte die Masjid von Basra mit Zuckerrohr gebaut. Er sagte, wer darin betet und es ist aus Zuckerrohr, ist besser für ihn, oder ist besser als derjenige, der darin gebetet hat, während es aus Lehm ist. Yani die haben zuerst aus Zuckerrohr gebaut und auch die Moschee, auch die Masjid, oder auch der Masjid. Ha? So sagte er, wer in der Zeit darin gebetet hat, wo es noch aus Zuckerrohr war, ist besser als derjenige, der jetzt darin betet, wo es aus Lehm ist. Aus Lehm, subhanallah, nicht mit Marmor und... Und wer darin betet, während es aus Lehm ist, ist besser als derjenige, der danach kommt. Ja? Und so weiter. Und Ibn Majah überlieferte von Hadith von Anas von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, die Stunde wird nicht entstehen, bis die Menschen, was heißt hier Tabaha, angeben mit das Bauen, bis die Menschen angeben werden in der Masjid. Bis die Menschen angeben werden, yani gegenseitig, im Masjid. In dem Hadith von Ibn Abbas, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, ich sehe euch, dass ihr eure Moscheen so yani stolz auf eure Moscheen sein werdet, wie die Juden ihre Kirchen oder ihre Gebetsstätten, ja, und die Christen ihre Kirchen, ja, wie sie das gemacht haben, ja, dass man das schön baut und mit Marmor und. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, das ist natürlich kein Lob, das ist ein Tadel natürlich. Und Ibn Abi Dunya überlieferte mit seiner Überlieferungskette von Ismail ibn Muslim, von Al-Hasan radiallahu anhu, dass er sagte, als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ein Masjid gebaut hat, sagte, Arish, was ist Arish? Das ist so, yani, wie fast aus Blätter. Ja? Das ist so wie ein Zelt, ja? Das man aus Blättern und so weiter macht. Ja? Er sagt, wie der Arish von Musa. Es wurde zu Al-Hasan gesagt, was ist der Arish von Musa? Er sagt, wenn er seine Hand hebt, fasst er die Decke an. Okay? Das ist der Hadith. Wir sind jetzt fertig mit diesem Hadith. Ich bitte Allah Azza wa Jalla, dass er von uns annimmt. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakum.